zwei Kategorien von Menschen. Das Material und die Beweger des Materials. Die Gewöhnlichen und die Ungewöhnlichen, die Vorwärtsbringer, die Befreier. Frei von jedem Gewissen und ausgestattet mit jedem Recht. Ich sollte das hinschreiben. Aber sie würden nicht wagen, es zu drucken, weil es die Erlaubnis zu buchstäblich allem enthält. Auch die Blut zu vergießen. Nun und? Wärst du imstand, einen Mord zu begehen? Wär ich? Warum nicht du? Entschuldige mal, Onkel, aber was ist das für eine Art von Frage? Ich habe sie auch schon einmal mir selber gestellt, Dimitri. Und? Na? Ich fange auf meine alten Tage an, schrullig zu werden und direkt ein Mystiker. Wieso? Damals, als ich aus Kiew zurückkam, du erinnerst dich, kam mir in der Eisenbahn irgend so eine Zeitschrift in die Hände. Ich fand darin einen Aufsatz, der... Gott, ich habe ja im Allgemeinen was gegen Philosophie. Das Geheimnis der Welt auf drei Bogen bedruckten Papiers. Aber da war irgendwas. Ich ertappte mich in den folgenden Wochen mehrmals dabei, wie ich ins Grübeln verfiel. Schließlich ging das so weit, dass ich zur Redaktion fuhr, um mich nach dem Verfasser zu erkundigen. Aber sie wussten selber nicht viel. Ein unbekannter junger Mann. Na, und so nahm ich mir das handgeschriebene Originalexemplar mit. Tja. Und das war gestern Abend. Na und? Gott, die Handschrift ist recht merkwürdig, von einer geradezu wütenden Erregung an manchen Stellen. Einmal steht da zum Beispiel fast wörtlich: Nachher, nachdem es getan ist, wird eintreten eine physische Veränderung der Erde und des Menschen. Und alle Gedanken und alle Gefühle und alles wird nachher nicht mehr dasselbe sein. Nachher? Noch was? Das weiß ich nicht. Aber das muss doch in dem Aufsatz drinstehen. Es steht in einem Nebensatz, ganz ohne Zusammenhang mit dem Thema. Aber was mich fixiert, das ist, man glaubt es. Während man es liest, glaubt man wirklich, dass der Verfasser imstande wäre, so etwas zu bewirken. So ungeheuer ist die Energie, die man da spürt. Und das ist schon ganz gewiss, dass in ihm etwas Furchtbares vorgeht. Mein Gott, was du so daherredest. Was war denn das überhaupt für ein Aufsatz? In der Justitia, über Napoleon. Über Napoleon? Ach, mit RR signiert? Ja, von einem gewissen Raskolnikow, wie man mir sagte. Aber das ist doch zum Totlachen. Ich hab dir doch schon öfter von meinem Freund Rodion erzählt. Der Aufsatz ist von ihm. Ach. Übrigens steht das ganze Zeug, was du mir da zitiert hast, überhaupt nicht in seinem Aufsatz. Es ist durchgestrichen. Im Manuskript. Ich weiß nicht, ob du dich der Stelle entsinnst, wo von den großen Männern die Rede ist und wo es heißt: Der Weg der Geschichte ist von unendlich vielen Erschlagenen gesäumt. Oder so ähnlich. Ja, ja. Im Original steht da noch: Und doch hat auf der ganzen Welt noch niemals jemand getötet. Was? Sehr viele haben getötet. Aber alle haben es nicht deswegen getan. Alle nicht deswegen. Nicht deswegen. Genauso. Dreimal nicht deswegen. In einer fast unleserlichen, entsetzlich erregten, vibrierenden Schrift. Und dann weiter. Aber nachher, wenn es einmal getan ist, wird eintreten eine physische Veränderung des Menschen und der Welt. Na, und so weiter. Aber du lieber Himmel. Dieses verrückte Gestammel passt doch überhaupt nicht in den Zusammenhang. Das ist doch sinnlos. Ja? Findest du wirklich? Diese Atheisten sind lächerlich, weil sie die Wahrheit besitzen, ohne nach ihr zu handeln. Sie reden von Moral, als ob eine Moral überhaupt noch bestünde, wenn kein Gott besteht, der sie erlässt. Der Geist, der endlich frei wird, durchschaut, dass alle Verbote und Pflichten nichts sind als Vorurteile. Ihr verabscheut das Verbrechen. Ich aber habe erkannt, es gibt überhaupt gar kein Verbrechen. Würden Sie gütigst Ihre Schulden bezahlen, Herr Raskolnikow? Nein. Meine Schulden interessieren mich nicht. Mich interessieren Sie aber, denn Sie sind bei mir gemacht worden. 46 Rubel. Ist doch eine Lappalie. Und wann begleichen Sie die Lappalie? Ich hab sie nicht. Aber ich habe von Ihnen unterfertigte Wechsel. Und ich werde Sie morgen zu Protest gehen. Sie wissen, dass auf Wechselbetrug Gefängnis steht, dass man säumige Schulden in Schuldgefängnis stecken kann. Das ist entwürdigend. 46 Rubel? Von mir? Wer sind Sie denn überhaupt? Verzeihen Sie, ich heiße Raskolnikow, Student der Rechte. Ja, und? Ich habe Wechsel unterschrieben. Und wenn ich bis morgen keine 46 Rubel auftreibe, muss ich mein Studium aufgeben. Ich weiß dann nicht... Sehr bedauerlich für Sie, aber warum kommen Sie da gerade zu mir? Man hat mir Ihre Mildtätigkeit empfohlen. Man nennt Sie den Anwalt der Entrechteten, Herr Lebedev. Na ja, ist ein etwas hochtrabendes Wort. Also ich bin seit 2 Jahren per Gericht gar nicht mehr zugelassen. Man hat entdeckt, dass ich nicht ganz normal bin. Die Wahrheit ist, ich war einigen Herren etwas unbequem. Seither gebe ich jeden Abend kostenlose Rechtsratschläge im grünen Hecht. Also mit Barmitteln kann ich Ihnen leider nicht dienen. Na, dann ziehen Sie mal nicht so ein Gesicht. Kommen Sie in den Hecht, ich glaube zwar nicht, aber vielleicht treibe ich doch etwas für Sie auf. Nicht vor 9, wenn ich bitten darf, aber auch nicht viel später. Es kommt vor, dass ich ab 9:30 aus Gründen der Trunkenheit nicht mehr zu sprechen bin. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bezahle diese Leidenschaft nicht selber. Ich nähre sie durch Spenden der Gäste. Also, Kopf hoch, junger Mann. Auf Wiedersehen. Adio. Au revoir. Arrivederci. Ich möchte versetzen. Nehmen Sie Platz, warten Sie etwas. Ich habe noch Kundschaft. Also, was ist? Die Brosche ist echt. Das weiß ich. Sie haben mir lumpige 30 Rubel darauf geliehen. Und sie ist gut das Zehnfache wert. Sie können sie doch nicht behalten. Warum nicht? Sie haben den Auslösungstermin versäumt. Um 10 Stunden. Hier ist das Geld. Geben Sie mir die Brosche zurück. Nein, belästigen Sie mich nicht länger. Ich habe Kundschaft. Nun, was haben Sie zu versetzen? Diese Uhr. Lassen Sie ansehen. Sie wohnen ganz allein hier? Warum? Was geht Sie das an? Haben Sie eigentlich nie Angst? Ich gebe Ihnen 2 Rubel, nicht mehr. Was? Die ist 18 Karat Gold? Ein Erbstück? Und? Ich brauche dringend 46 Rubel morgen früh. Ich könnte 46.000 brauchen. Wenn Sie mit meinen Preisen nicht einverstanden sind, können Sie es woanders versuchen. Glauben Sie, ich bin auf Sie angewiesen? Ausgerechnet auf Sie, Sie unverschämter Grünschnabel. Das sind Sie für mich. Genau das. Mein Gott, Dimitri, das ist doch entwürdigend. Na gut, du sitzt in der Klemme, das ist klar. Aber nicht ohne Schuld, Rodion. Du versuchst doch auch gar nicht, dich herauszuziehen. Du hockst hier in diesem Sarg von einer Bude, nicht mal mehr die Vorlesungen besuchst du. Du liegst doch auf der faulen Haut. Ach was. Ach, und was tust du denn? Ich denke. Und wie viel hast du damit verdient? Verdient? Eines Tages wird jemand die Welt aus den Angeln heben. Und nur dadurch, dass er denkt. Klar. Und das wirst du sein. Ja. Warum nicht ich? Ich würde es einstweilen mit Stunden geben versuchen. Oder warum schreibst du nicht wieder was? Dein Aufsatz über Napoleon... Ach, Napoleon. Immerhin war der kein Stubenhocker wie du, sondern ein wirklich... Sondern ein Mörder. Was? Oh, ich habe doch nichts dagegen. Vielleicht sogar sehr im Gegenteil. Na, hör mal. Er hat Millionen Menschen verbraucht. Und mag es 100-mal für seine Ideen getan haben, er hat doch jedenfalls den Profit davon. Er wurde doch immerhin Kaiser über alle diese Leichen. Ja, vielleicht ist es wirklich nur ein Vorurteil, dass eine Idee erniedrigt wird durch den Profit. Ja, weißt du, das ist erschreckend. Du bist mit den Nerven am Ende und das wäre kein Wunder, Rodion. Du isst nichts, rauchst, trinkst Tee und läufst auf und ab. Und das buchstäblich jede Nacht bis zum Morgen. Du bist ja schon ganz verwahrlost vor Einsamkeit. Ach, Unsinn. Das ist keine Antwort. Lieber Himmel, ein Mensch kann das einfach nicht aushalten. In diesem Winkel hier sitzen fast ein Jahr schon und denken. Ja, jahrelang. Aber das kann man nicht immer zu. Doch, immer. Man kann immer. Und immer nur eines. Ihr denkt irgendein Ding und dann denkt ihr gleich wieder etwas anderes. Und das kann ich nicht. Ich denke immer nur an eines. Ja, ja. Du bist ein Maniak. Dimitri, glaubst du daran, dass es Sekunden gibt, in denen man im Ganzen nur fünf oder sechs auf einmal, man erträge auch gar nicht mehr als fünf oder sechs auf einmal, Sekunden, in denen man weiß. Na was? Ja, in denen man alles weiß, alles, das ganze Geheimnis der Welt, in denen man erfährt, alles erfährt, das Ganze. Die Wahrheit. Und? Du hattest so eine Sekunde? Ja. Wann? Im April, Mittwoch, 3. April, in der Nacht. Ich brachte die Uhr zum Stehen. Es war 47 nach 2. Jetzt hältst du mich natürlich für verrückt. Ach. Du bist reichlich beschränkt, mein Lieber. Eine Idee wächst zwar sehr langsam, aber ans Licht treten, durchstoßen, das tut sie in einem Augenblick. Und das ist alles. Das habe ich gemeint. Nein. Du solltest zum Arzt gehen. Aber wieso? Ich denke doch sehr nüchtern. So nüchtern, dass ich heute sogar auf den Profit gekommen bin. Ich habe da nämlich heute etwas gesehen. Jemanden... Na, so beruhige dich doch. Aber ich bin doch ganz ruhig. Und exakt. Es gibt da irgendwo einen Menschen... Nein, kein Mensch. Eine Laus. Eine völlig überflüssige Laus, die vom Blut der anderen lebt. Hör mal zu. Es fällt mir nicht ein, mir dieses abstrakte und krankhafte Gewäsch anzuhören. Aber ich rede doch gar nicht abstrakt, sondern nur über eine praktische Frage. Nämlich, wenn ein Mensch erkannt hat, dass es unbedingt nötig ist, etwas ganz Bestimmtes zu tun, im Dienste einer Idee, keineswegs für seinen eigenen Vorteil, das ist sehr wichtig dabei, sondern sagen wir, dass die Idee von ihm verlangt, sagen wir, einen Baum umzuhauen. Was? Eine Allegorie. Irgendeinen Baum umzuschlagen. Für die Idee ist es ganz gleich, was für einen, nur einfach ein Baum, eine tausendjährige Eiche. Ja, das wäre großartig, das wäre monumental. Und wenn es stattdessen irgendeinen krüppeligen Obstbaum am Straßenrand, das ist ja ganz gleich für die Idee. Wer ist da gemein? Nur weil er am Krepieren ist und schrecklich Lust hat, das Obst zu fressen? Das wäre doch bloß vernünftig. Und macht es irgendeinen Unterschied, ob man etwa den Zaren ermordet oder irgendeinen kleinen Vorstadtjuden, dem man doch wenigstens den Bauchladen abnehmen kann, wenn er tot ist? Das möchte ich wissen. Und was du darüber denkst? Ich denke... dass du wahrhaftig verrückt bist, Rodion. Ist dieser grüne Hecht? Genau. Ein gewisser Herr Lebedev. Im Nebenzimmer. Lebedev? Ja. Hoffentlich haben Sie nicht im Sinn, ihn anzupumpen. Warum? Er hat heute überall Geld gesammelt, aber nur 1,5 Rubel zusammengekriegt. Dafür 17 Gläser Schnaps. Weshalb er jetzt den Herrschaften drüben die Apokalypse des Johannes auslegt. Seine Lieblingsbeschäftigung übrigens. Ist ein bisschen verrückt. Mal angenommen, Ihre Deutung stimmt. Und der Stern Wermut bedeutet tatsächlich nichts anderes als das Eisenbahnnetz. Das Eisenbahnnetz, ja, das seine sternförmigen Strahlen über ganz Europa ausspannt. Aber ja. In der Offenbarung wird der Stern Wermut doch als ein Unglückszeichen gebraucht. Ja. Als eine Art von Pest. Die Eisenbahn ist ja auch... eine Pest! Na, was haben Sie denn jetzt gegen die Verkehrsmittel? Nichts. Nein, gar nichts. Nein. Aber die Eisenbahn ist ja in erster Linie ein Symbol für diese ganze neue Zeit. Mit all ihrem Fortschritt und ihrer verfluchungswürdigen Barbarei. Übertreiben Sie nicht, Lebedev. Sie sind morgens viel nachsichtiger. Dafür bin ich abends aufrichtiger. Und besoffener. Ja, Was sehen Sie mich eigentlich immer so an? Ich habe Sie heute schon einmal gesehen. Bei Aljena Ivanovna. Ja. Sie hat sich um eine versetzte Brosche betrogen, ne? Ja. Legal betrogen. So etwas gibt es. Das Peinliche daran ist, dass das Ding nicht einmal mir gehört. Aber Sie haben sie doch versetzt. Aber es gehört meiner Schwiegermutter. Ah, das ist eine Dame, mein Herr. Sie hat sich nie mit solchem Gesindel abgegeben, wie ich es bin. Sie hat natürlich recht. Aber es ärgert einen. Und immer dachte ich, warte, ich will dir's noch zeigen. Millionär werde ich eines Tages. Ich war auf dem Weg, mein Herr. Ich habe Talente. So? Ich war Student der Medizin. Das Physikum mit Note 1. Sie waren Student? Oh, der Professor hat zu mir gesagt, nö, vorbei. Schulden, Schulden. Schließlich wusste ich mir eben nicht mehr zu helfen und habe diese Brosche an mich genommen. Und sie errät es. Sie lässt mich sehr fühlen. Ich wollte das Ding hinter ihr Nachtschränkchen werfen, wenn ich es zurückbekommen hätte. Verstehen Sie? Sie hätte sich kniefällig wegen ihres Verdachts bei mir entschuldigen müssen. Ach, vorbei. Was kommt's noch drauf an? Sie Lump! Warum schämen Sie sich denn, ein Geschöpf Gottes zu sein? Wer? Ich? Ja, ihr alle! Weil ihr die Fesseln der Gebote abstreift, glaubt ihr frei zu sein. Wartet mal ab, ihr werdet schon sehen. Was wird man sehen? Also, zum Beispiel ausgehend von schrankenloser Freiheit werden wir alle enden beim schrankenlosen Despotismus. Ach, das ist ja doch absurd. Nein, das ist nicht absurd. Wenn was herankommt, es ist das Jahrhundert des Verbrechens. Ach, lächerlich. Die Vernunft lässt keine Verbrechen zu. Die Vernunft. Nie wird die Vernunft imstande sein, Gut und Böse auch nur auseinanderzuhalten. Glauben Sie, die Moral der Wissenschaft... Ach, hören Sie doch auf mit Ihrer Moral der Wissenschaft! Professor Kislev, er hat 20 Rekruten mit Typhus infiziert, nur um die Krankheit zu studieren. Davon sind 14 gestorben. Eure Moral, das ist die Nützlichkeit. Was wollt ihr überhaupt? Keinem? Keinem. Im Gegenteil, sie schadet bloß. Ein boshaftes Weib. Und alt. Sie weiß nicht einmal, wozu sie lebt. Und vielleicht morgen schon wird sie auch ohne fremde Hilfe sterben. Verstehen Sie? Ja. Nicht wahr? Und auf der anderen Seite gibt es junge, begabte Menschen, die unnütz zugrunde gehen. Ich bin zugrunde gegangen. Aber ich rede ja nicht einmal von mir. Zu Tausenden. Was könnte man nicht alles tun mit dem Geld dieser Alten? Hey, sie ist reich wie Rothschild, mein Herr, und unnütz wie eine Laus. Wie kommen Sie gerade auf dieses Wort? Ja, ist sie denn keine Laus? Sie ist es doch einfach nicht wert zu leben. Ja, aber das ist eine Sache der Natur. Und korrigiert man nicht auch die Natur? Und würden Sie es tun? Ich bin zu feig. Und Sie? Sie sind ja betrunken. Alle zu feig, alles Scherben. Wissen Sie, dass Sie gerade so kehricht sind wie ich? Und wenn ich es nicht wäre? Hören Sie auf. Hör sie auf! Scherben. Müll. Nein, ich werde es tun. Ich habe nie gewollt, dass es nur Worte sind. Ich werde es tun, morgen, heute, jetzt, gleich. Ich schneide mich ab von meiner Vergangenheit, Glaube, Familie, Gesetz, von allem. Ich bin frei. Ich suche nicht länger die Wahrheit, ich selbst bin die Wahrheit. Ich, der Mensch selbst. Seltsam, wo ich endgültig entschlossen bin, ist alles sehr leicht. Ich hatte immer gedacht, man müsste furchtbar aufgeregt sein auf dem Weg zum so etwas. Aber ich bin ganz ruhig. Die Luft hindergegen ist dumpf, aber ich fühle mich frisch und klar. Man müsste Springbrunnen anlegen, dort in den Jusupowschen Gärten. 17 oder 23 Springbrunnen. Das verbessert die Luft. Oh. Pardon. Kann ich Ihnen helfen? Danke. Habe ich Ihnen wehgetan? Nicht der Rede wert. Dann verzeihen Sie bitte. Oh, Sie haben Ihren... Hallo? Ihr Handschuh? Na dann nicht. Was er für einen sonderbaren Gang hat. Wahrscheinlich ist er betrunken. Er geht ganz wie ein Betrunkener. Ja, ja. Ja, ich bin ja betrunken. Aber das ändert doch nichts an der Wahrheit. Schauen Sie mal, Sie sagten dieser, was Sie... Grischa Wassipenko. Ein Russe des 12. Jahrhunderts. Überaus berühmt. Er hat im Laufe seines Lebens 60 Mönche verspeist. Naja, damals gab's eben viele Hungersnöte. Und die Mönche, die hatten eine nahrhafte Figur. Und ausgerechnet damit wollen Sie beweisen, dass heute alles schlecht und im 12. Jahrhundert alles gut gewesen ist? Ja, ich beweise es ja nicht durch sein Verbrechen. Ich beweise es durch seine Sühne. Indem er sich nämlich selber und freiwillig den Gerichten überantwortet hat, ohne dass der geringste Verdacht gegen ihn bestand. Nun frage ich, was stand ihm denn bevor? Dukat, Scheiterhaufen, Fehlen, Strecken. Was trieb ihn denn, das alles auf sich zu nehmen? Anstatt bloß in der Stille zu bereuen und meinetwegen selber feist und ein Mönch zu werden. Ja, ihr lacht. Es gab also damals etwas, das stärker war als Feuer und Tod. Einen Glauben, der stärker war als alles. Zeigt mir doch heute irgendetwas, das dieser Inbrunst gleicht. In unserer Zeit Laster und Eisenbahnen. Wagen Sie es doch, zu sagen, dass die Quellen des Lebens nicht getrübt sind unter diesem Stern, unter diesem Netz, das die Menschen umstrickt und verdorben hat. Ach, alles ist eitel, hochmütig, verfault. Alles verfault. Alle. Ach, schert euch doch aus. Ist dreckiges Pack. Erlauben Sie, das ist doch... Komm, gehen wir. Wenn sein Zustand das Tadium erreicht hat, dann ist er... Mein Schnaps haben Sie mir da gelassen. Den bekommen Sie von mir. Herr... Lebedev, euer Hochwohlgeboren Nikolai Semjonowitsch Lebedev. Anwalt der Armen und Entrechteten und der göttlichen Weltordnung. Und bitte halten Sie mich nicht etwa für leichtfertig oder wie die da für verrückt. Ich trinke mich zu Tode, ja, ja, das ist wahr. Aber nur das Mitleid mit den Menschen hat mich so herunterkommen lassen. Und das Wissen um ihre Schuld. Sind auch Sie schuldig? Ja. Wir alle. Sie es also auch gehört? Ja. Das heißt nein. Was denn? Ja, wir sind alle schuldig. Schuldig an allem, was auf dieser Welt geschieht. Wann schließen Sie sich denn ein? Ja, wir klopfen schon seit 5 Minuten, mein Herr. Ja. Was wollen Sie hier? Was wollen Sie von mir? Ja, also ich komme sozusagen amtlich. Man hat mir das für Sie übergeben. Bitte, von der Polizei. Von der Polizei? Ja, also eine Vorladung für heute Vormittag. Weshalb? Woher sollte ich das wissen? Gehen Sie hin und Sie werden es erfahren. Ja, aber ich mein Gott, Rotja, sind Sie krank? Ja, ich habe Fieber, glaube ich. Na, dann marsch zurück ins Bett. Nein, ich werde hingehen. Unsinn, wenn Sie krank sind, sind Sie entschuldigt. Tatsächlich, er ist ganz heiß. Ja, das ist das Blut. Was für ein Blut? Das Verdorbene. Es ist ganz schwarz, dickflüssig. Verstehen Sie, da muss man zur Ader lassen. Ich habe 3 Jahre bei einem Arzt gedient und wenn Sie mich fragen, so kann ich Ihnen sagen, alles kommt vom Blut her. Alles kommt vom Blut. Sie sind auf 9 vorgeladen und jetzt ist es 12. Ich habe die Vorladung eben ausgehändigt bekommen. Übrigens bin ich krank. Es genügt doch, dass ich überhaupt gekommen bin. Weshalb sind Sie herbestellt? Das frage ich Sie. Keine Ahnung? Was? Wie üblich. Lauter Unschuldige hier. Es handelt sich um eine Geldforderung. Was für Geld? Dass Sie Ihre Wirtin schuldig sind. Man hat Sie verklagt. Ach so. Das ist es. Ja. Aber warum? Was könnte es denn sonst noch sein? Nichts. Ich hatte da... Mein Gott, ich hatte doch gar nicht daran gedacht. Der Herr zahlt nicht. Unterschreibt Wechsel, verprasst das geliehene Geld, aber er denkt nicht daran. Sparen Sie sich Ihre Predigten. Was? Tun Sie Ihre Pflicht, aber ohne sich aufzuspielen. Schreien Sie nicht, Sie befinden sich hier auf einer Behörde. Sie ebenfalls. Also, dass Sie... Machen Sie Ihre Erklärung, verschwinden Sie. Was für eine Erklärung? Sie brauchen doch nur zu schreiben, ich kann nicht zahlen, werde es aber tun, sobald ich kann, mittlerweile die Stadt nicht verlassen, na und so weiter und so weiter. Ist das alles? Ja. Hier ist Feder und Tinte. Bitte sehr. Ja, vielen Dank. Herr Leitner? Ja? Wie geht es drüben? Ach. Haben die beiden gestanden? Was sollten Sie denn gestehen? Ach, immerhin waren Sie zur Tatzeit in der Wohnung. Sie waren vor der Wohnung. Ach, was? Da ist was faul. Wieso? Also wenn ich so klingle, und niemand macht auf, ja, na, da denke ich eben, es ist niemand da und gehe wieder. Hm. Aber Sie? Wozu haben Sie denn den Hausmeister geholt? Das stimmt doch was nicht. Sie merken, dass die Türe von innen verschlossen war. Ja. Nicht durch das Schloss, sondern durch eine vorgelegte Kette. Ja, ja, ja. Und also musste ja wohl jemand da sein. Das behaupten Sie. Bitte Sie. Aber wie Sie mit dem Hausmeister ankamen, war die Tür überhaupt nicht verschlossen. Ach. Sie stand sogar offen. Ja. Ist vielleicht die Tote rasch nochmal aufgestanden? Und hat die Kette ausgeklickt? Nein, du Schwachkopf, aber der Mörder... Oh, Herr Kommissar. Der Mörder saß unbedingt in der Wohnung wie in einer Falle, als die beiden klingelten. Und hätten sie nicht die Dummheit gemacht, zusammen den Portier zu holen, hätte man ihn auch gefasst. Er saß drin. Lieber Himmel, das muss man sich ausmalen. Die Stille, die schreckliche Stille nach so einer Tat. Und mit einem Mal Schritte, die fremden Schritte im Treppenhaus. Mein Gott, eine Kanzlistenseele. Aber ein Shakespeare. Da steht nun der Mörder über der Leiche. Und nichts ist zwischen ihm und denen als nur die Tür. 10 Millimeter Holz. Ein Nichts. Er hört ihre Stimme. Jedes Atmen. Alles. Und denkt, jetzt wird die Tür nachgeben. Die Kette reißen. Jetzt. Jetzt. Jetzt. Was haben Sie denn? Was ist denn? Kommen Sie. Ich helfe Ihnen. Stehen Sie doch auf. Danke. Verzeihen Sie. Die Luft ist hier so dumpf. Setzen Sie sich. Dankeschön. Wer ist das? Ein gewisser Raskolnikow, Student. Was ist mit Ihnen? Sind Sie krank? Ja. Seit wann? Seit gestern. Und sind Sie gestern ausgegangen? Ja. Krank? Ja. Um wie viel Uhr? Gegen 9 Uhr abends. Und wohin, wenn man fragen darf? Auf die Straße. Kurz und bin ich. Gut. Sie können gehen. Danke. Merkwürdig. Gott, dass jemand mal einen Schwächeanfall bekommt, das... Die Frage ist nur, warum dieser Anfall? Und warum gerade in diesem Augenblick? Stepan Fomitsch? Herr Kommissar? Der Mann war ziemlich schlecht bei Gesundheit. Wir hätten ihn nicht allein gehen lassen dürfen. Das war nicht rücksichtsvoll. Möchten Sie einen Krankenbesuch machen? Einen, ja, ich verstehe. Aber mit äußerster Diskretion, Stepan Fomitsch. Jawohl, Herr Kommissar. Ich glaube an den allmächtigen Menschen, Schöpfer, Beweger, Vollender der Erde und an unseren Sohn, den mehr als Menschen, der entworfen ist aus dem Nichts, auferstanden aus jeglicher Fessel, aufgestiegen jeglichem leeren Himmel, um zu herrschen über die Gesetze aller Natur. Ich glaube an den alleinigen, unbedingten, schrankenlosen Geist, Gemeinschaft der Menschen, Abschaffung der Sünde und an das diesseitige ewige Leben. Denn mein ist das Reich und die Macht und die unendliche Herrlichkeit. Ja. Ja. Ja. Was ist denn? Na, Gott sei Dank. Er ist aufgewacht. Gut. Wer ist das? Sosimov, mein Name. Doktor der Medizin. Es ist nichts von Bedeutung. Nur eine Art Nervenfieber. Du liegst schon über 6 Stunden bewusstlos. Und habe ich fantasiert? Na, und wie? Was? Oh, du brauchst wegen irgendwelcher zarter Geheimnisse keine Angst haben. Von einer Gräfin war nicht die Rede. Was habe ich fantasiert? Na, reg dich nicht auf. Von irgendwelchen Uhren und Dosen und so Zeug. Was weiß der nicht? Ich schreibe Ihnen ein Rezept. Also von nun an wirst du auf mich hören. Mit deiner Verwahrlosung hat es jetzt ein Ende. Schon wie du gekleidet bist in einer Zeit, wo die Verbrechen so zunehmen, bemüht man sich doch, wie ein halbwegs anständiger Mensch auszusehen. Die Leute denken sonst Wunder was. Oh ja. Wie? Und ob die Verbrechen heutzutage zunehmen. Und übrigens ist das kein Wunder, wenn sogar der Advokat Virginski neulich vor Gericht sagte, bei der Notlage des Angeklagten war es doch nur natürlich, dass er auf die Idee kam, 4 Menschen zu töten. Natürlich. 4 Menschen zu töten. Verzeihen Sie, es ist mein Lieblingsthema. Ja, das merke ich. Ich war lange Gefängnisarzt. Und ich versichere Ihnen, auch der allerverstockteste Mörder wusste früher doch, dass er ein Verbrecher war. Auch wenn er nicht bereute, Unrecht begangen zu haben, so wusste er doch, dass es Unrecht war. Aber die Herren Mörder von morgen werden sich darauf nicht mehr im Geringsten einlassen. Sie werden darauf bestehen, dass sie ein Recht gehabt hatten, so zu handeln. Und wenn sie tatsächlich ein Recht hätten? Übrigens, diese alte Frau, die man da gestern abgestochen und beraubt hat. Wissen Sie, wer sie umgebracht hat? Ich. Ich habe sie umgebracht. Ich brauchte gerade einen Rubel für Tabak und nahm mir das Recht. Was schauen Sie denn so entgeistert? Graut Ihnen vor mir? Obwohl ich doch eben das Recht dazu hatte und also gerade so unschuldig bin wie Sie selber. Übrigens ist das natürlich Unsinn und ich weiß von dieser Bestialität nur aus den Zeitungen. Naja, ja, ich habe auch schon davon gehört. Eine Pfandleiherin, nicht wahr? Oh, schön, schön, aber wir wollen lieber mal zum Thema kommen. Nein, ich will davon sprechen. Was liest man denn darüber? Man verhört jetzt die Pfandgeber. Sie sollen alle in einem Notizbuch der Toten stehen. Auch verhaftet hat man schon. Ach ja. 2 Männer, die zur Tatzeit vor der Wohnung waren, nicht? Nein, die hat man gleich wieder laufen lassen. Nein, irgend so einen Malergehilfen. Malergehilfen? Ja. Er arbeitete in einer Wohnung des Mordhauses, ein Stockwerk darunter, glaube ich. Und andern Tags hat er einen Ohrring beim Altwarenhändler verhökern wollen, der nachweislich aus dem Besitz der Ermordeten stammt. Man untersucht, wie er zu dem Ding gekommen ist. Ja, ja. Aber ist doch wirklich kein Gesprächsstoff für einen Kranken. Ja, schon gut, ja. Ich habe ja auch wenig Zeit. Morgen will ich mal wieder vorbeisehen. Gute Besserung. Die Alte, die man ermordet hat, das ist dieselbe, über der ich meine Uhr... Ja, ich weiß. So? Woher denn? Hör mal zu, Rodja. Ich wollte es aufschieben, bis du dich etwas erholt hast, aber es ist vielleicht besser, gleich was zu unternehmen. Ich habe da einen Onkel. Er hat ziemlich viel Einfluss. Er hält auch ziemlich viel von dir. Wir werden ihn mal aufsuchen. Herrgott, man muss diesen Schwachköpfen doch eins draufgeben. Wem? Wovon redest du eigentlich? Das war vorhin jemand von der Polizei hier, ein Leutnant oder so etwas. Also so weit sind sie schon. Was? Wie weit? Was hat er gefunden? Er hat doch Hausdurchsuchung gemacht, ne? Unsinn. Er hat versucht, seine Nase ein bisschen spazieren zu führen, aber offiziell war es ein Krankenbesuch. Und was wäre denn hier auch zu finden? Was du für Unsinn schwätzt. Wie konnte ich denn Fieber bekommen? Mein Gott, man liegt hier einen halben Tag lang und weiß von nichts, redet und weiß es nicht, sieht nichts, hört nichts, während die Kerle... Es ist erschreckend, dass man sich selber so abhanden kommen kann. Ich habe es zu spät getan, zu lange alles in mir herumgetragen, ich bin erschöpft. Wie hatte ich es mir ausgemalt, 100-mal, 1000-mal... Die Zeit müsste jetzt stillstehen vor Glück. Und stattdessen? Sonderbar, dieses Blatt, gelb, ein klein wenig grün nur noch. An den Rändern verfault, es kam der Wind. Ein Blatt ist gut, alles ist gut, ruhig, ruhig. Das war gestern. Ich sollte wirklich kaltblütiger sein. Der Teufel muss sie geführt haben, ich habe doch keine Fehler gemacht. Ich muss eine genaue Schilderung aufschreiben. Die Schwachköpfe werden mich noch gar für einen Raubmörder halten. Wenn was... Natürlich, Herzklopfen, Angst, die ganze primitive Animalität. Na, das fehlte noch. Bin ich feige? Die Sachen müssen weg. Warum habe ich auch kein Bargeld gefunden, nur diese albernen Pfandsachen? Ich muss sie verstecken. Vielleicht in der Hafengegend, irgendwo. Bitte hier herein. Stoßen Sie sich nicht, es ist hier sehr finster. Ich werde gleich Licht machen. Bitte, nehmen Sie doch Platz. Stört Sie es, wenn man raucht? Nein, nein. Ich komme eigentlich nie in diese Gegend. Ich hatte heute nur zufällig hier zu tun. Dass ich da ausgerechnet Ihnen wieder begegne. Was denken Sie eigentlich von mir, hm? Schwer zu sagen. Ja, allerdings. Neulich unser Zusammenstoß. Wo war das? War das nicht am Heimat? Am Josupow-Garten. Ach ja. Kommen Sie oft dorthin? Eigentlich nie. Das ist wirklich sonderbar. Was denn? Dass Sie gerade diesen Tag dort waren. War es denn ein besonderer Tag? Vermutlich. Ein schlimmer Tag? Wie kommen Sie drauf? Oh, ich weiß nicht. Nur so. Sie haben recht merkwürdige Gedanken. Durchaus nicht. Ich. Sieht man es mir an? Was denn? Nichts. Scherben. Soll ich Ihnen ein Märchen erzählen? Von einem, der auszog, eine Laus zu erdrücken? Und dann bemerkt, er war selber eine? Ich verstehe Sie nicht. Ja, natürlich nicht. Haben Sie Zeitungen hier? Nein. Ist auch egal. Wie heißen Sie denn? Sonja. Sonja. Übrigens heiße ich Rodion. Ich habe Sie vorhin auf den ersten Blick gleich wiedererkannt. Ich sehe auch. Warum sind Sie dann so erschrocken? Der Hof, aus dem Sie kamen, ist unbenutzt. Ach so. Sie konnten sich nicht erklären, was ein Mensch dort mitten in der Nacht zu schaffen hat. Das kann ich verstehen. Was hatten Sie denn dort zu schaffen? Oh, vielleicht habe ich mich vor jemandem versteckt. Es geht ziemlich sonderbar zu auf der Welt, wenn man auf die Straße tritt, taucht plötzlich jemand auf, der hinter einem dreingeht und einer nicht mehr aus den Augen lässt. Man läuft durch die halbe Stadt und ihm ist er da. Das ist natürlich alles Blödsinn. Einbildung. Die Wahrheit ist, ich habe nur allerlei Schmuckstücke dort hinten vergraben, um sie von meinen Gläubigen zu retten. Sie glauben mir nicht? Na, suchen Sie. Was Sie davon finden, gehört Ihnen. Na, besonders rätselig sind Sie nicht. Nein. Haben Sie Angst? Wovor denn? Na, so alleinstehende Frauen. Irgendwann einmal machen sie die Tür auf, wie immer. Und ohne eine Ahnung davon, dass sie eben ihren Tod eingelassen haben. Man hat in der Nähe des Heimats eine alte Wucherin ermordet. Haben Sie davon gehört? Ja. Was sehen Sie mich denn so an? Tue ich das? Ich bin mir nicht bewusst. Möchten Sie wissen, wer sie ermordet hat? Wissen Sie es denn? Nein! Los mit mir. Natürlich weiß ich es nicht. Es ist nur, man verdächtigt mich dieser Tat. Ohne jeden Grund und Beweis verdächtigt man mich. Und sie verfolgen mich schon. Sonja. Heute den ganzen Abend schon, Sonja. Sind Sie sicher? Ich meine, man kann sich so etwas auch einbilden. Na, Sie halten mich für verrückt. Übrigens, ich bilde es mir vielleicht wirklich nur ein. Man braucht durchaus nicht verrückt zu sein, um sich so etwas einzubilden. Es ist vielleicht eine Überreizung der Nerven. Ach, sind Sie Ärztin? Nein. Nur ebenso einsam wie Sie. Woher wissen Sie, dass ich einsam bin? Sind Sie es nicht? Doch. Und das kann man erkennen? Ja. Vielleicht. Ich weiß nicht, es schien mir so. Merkwürdig, wie gut Sie das erraten haben. Ja, ich war tatsächlich sehr viel allein. Ich kann mit niemandem mehr reden. Haben Sie gehört, was ich eben gesagt habe? Ja, natürlich. Dass Sie viel allein sind. Aber das Wunderbare ist, dass ich gesagt habe, ich war sehr allein. Ach, Sie gehören auf. Herr Kommissar. Psst. Nun, ist er ausgegangen? Jawohl, Herr Kommissar. Ziemlich spät. Und er ist kreuz und quer durch die Stadt gelaufen. Und wo ist er jetzt? Ich habe ihn verloren. Ich kann nichts dafür. Er ging um eine Ecke und weiß der Kuckuck, wer es gemacht hat. Er war weg. Na, wie Sie es gemacht haben, kann man sich denken. Wo war das denn? Im Hafenviertel. Es gibt dort eine solche Menge von Höfen und Durchlässen. Sie hätten entsprechend näher bei ihm bleiben sollen. Jawohl. Das ist ja unglaublich. Raskolnikow. Drehen Sie sich um, Sie Idiot. Er braucht Sie doch nicht zu sehen. Guten Abend, Herr Herr. Guten Abend. Tee und Zeitungen, bitte. Morgen und Abend Ausgabe, alles, was da ist. Und gleich auf der Bank liegt alles, was wir in Zeitungen Danke. Haben. Bitte sehr. Das ist mir aber eine Überraschung. Mein Leutnant sagte mir, dass Sie bewusstlos sind. Oh, Herr Kommissar. Ja, ich weiß, dass Sie sich sehr für mich interessiert haben. Wie komisch Sie das sagen. Wahrscheinlich sind Sie noch immer nicht ganz gesund, was? Erscheine ich Ihnen wirklich komisch? Ja? Der Tee, bitte sehr. Danke. Möchten Sie wissen, was ich hier lese? Warum sollte ich? Wie viele Nummern ich mir abgeben lassen? Ist das nicht sonderbar? Nein. Passen Sie auf, Kommissar. Ich will Ihnen zu Protokoll geben, dass ich gelesen habe, nachgeforscht, betreffs der Ermordung der Alten. Versteht sich. Das liest heute alle Welt. Ach ja? Es ist aber dieselbe Alte, von der ich es nicht reden hören konnte, ohne vor Schreck in Ohnmacht zu fallen. Merken Sie was? Es würde mich interessieren, was Sie mit alledem bezwecken. Wollen Sie etwas von mir? Ich von Ihnen? Übrigens ein vollendet geriebener Bursche, wie? Keine Spuren. Reinweg nichts! Oh, er hat schon seine Fehler gemacht. Ja, hat er? Dann verhaften Sie ihn doch. Oder wollen Sie nicht? Doch. Und wir werden ihn auch kriegen. Sie? Ich weiß übrigens ein Kinderrezept. Soll ich es Ihnen sagen? Sie lieben doch Kinderrezepte. Man beobachtet, wer von den Verdächtigen Geld ausgibt. Vorher hat er keins. Plötzlich gibt er aus. Schon ist er gefangen. So etwas kommt tatsächlich vor. Allerdings fängt man so wirklich bloß dumme. Sie würden bestimmt kein Geld ausgeben, oder? Sie möchten also wissen, wie ich in solchen Fällen handeln würde. Hm? Doch, das möchte ich ganz gern. Sehr gern? Oh ja. Passen Sie auf. Ich hätte die Beute nachts in eine abgelegene Gegend gebracht. In einen dieser winkligen Hinterhöfe. Fragen Sie nur Ihren Spitzel dort. Man findet dort eine Menge Prellsteine, die kann man mit einiger Mühe zur Seite rollen, alles in die Vertiefung drunter legen. Und dann würde ich ein oder zwei Jahre nichts davon angerührt haben. Jetzt sucht! Es war da. Und jetzt ist es weg. Verstehen Sie? Sie sind entweder verrückt oder... Oder wirklich der Mörder. Nein, das ist der... Hören Sie auf. Aber Sie haben es doch geglaubt. Und wie fest Sie es geglaubt haben. Nein, er kann nicht der Täter sein. Wenn Sie das heute Nacht erlebt hätten... Nein, Stepan Fomitsch. Das wäre zu kühn. Ja. Während unser Anstreicher da... Er lügt wie geduckt. Alle 5 Minuten sagt er was anderes. Ich muss sagen... Das hat mich von Anfang an stutzig gemacht. Vielleicht lügt er aus Angst, er hat ein Alibi. Gott, er war um die Tatzeit beim Essen. Ja. Ist doch gesehen worden, ja. Aber präzise wann, das ist der Haken. Das Lokal liegt direkt beim Tatort. Sein Alibi hängt also an Minuten. Und so genau hat wieder kein einziger der Zeugen sich erinnert. Ja, allerdings. Wir müssen ihn zum Geständnis bringen. Verschärftes Dauerverhör, Tag und Nacht. Ja. Wir lösen uns jeweils nach 3 Stunden ab. Jawohl, ist gut, Herr Kommissar. Und prügeln ist zwar verboten, aber immerhin. Unser Ilja ist ja recht unbeherrscht. Lassen Sie ihn öfter mit dem Delinquenten allein. Ja. Er braucht nicht das Gefühl zu haben, dass wir ihm aufpassen. Verstanden? Jawohl, Herr Kommissar. Dieses Rosa und hier dieses Bleu, Velour und Damast. Ich liebe die Vornehmheit. Mein Gott, ich hatte völlig vergessen, wie das ist. Einmal ohne Gedanken sein. Ob Sonja daran schuld ist? Oder dieser Kommissar? Ich habe ihn umgeworfen heute Nacht. Ich muss vorsichtig sein. Ich fühle mich wie ein Rekonvaleszent. Das ist eine unvorsichtige Stimmung. Schon auf dem Weg hierher habe ich eine hübsche Straße gesehen. Die Sonne schien, auch die Leute waren alle so freundlich. Mein Gott, einen Strich ziehen und ganz von vorn anfangen. Kann man das? Darf ich bekannt machen? Raskolnikow, Exzellenz Porfiri Luposchin, mein Onkel. Guten Tag, Exzellenz. Guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Dankeschön. Sie sind in einer ganz bestimmten Angelegenheit zu mir gekommen, ja? Es war nicht meine Absicht, Sie zu belästigen, Exzellenz. Er bildet sich ein, es macht einen schlechten Eindruck, wenn er sich die Dummheit dieser Polizisten so zu Herzen nimmt. Aber man kann sich doch nicht alles gefallen lassen, nicht? Na, das Verfolgen von Spuren jeder Art gehört nun einmal zu den Aufgaben der Polizei. Man forscht ja auch in anderer Richtung. Hat sogar eine Verhaftung vorgenommen. Ach ja, diesen Anstreicher, ich habe davon gelesen. Ist schon bekannt, wo er den Ohrring herhaben will? Ich habe mich auf dem Kommissariat selber informiert. Im Mordhaus gibt es 3 Wohnungen. Parterre, der Hausmeister, im 2. Stock die Ermordete und dazwischen, im 1. eine derzeit leerstehende Wohnung, die renoviert wird. In der arbeitete der Maler und dort will er den Ohrring gefunden haben. Ach, ach ja, gefunden. Im toten Winkel hinter der Tür, ja. Ist etwas unwahrscheinlich. Wie sollte das Ding denn dorthin gekommen sein? Auf eine ziemlich einfache Weise, vermute ich. 2 Männer wollten doch zu der Alten. Sie holten dann den Portier. Ah ja, und mittlerweile ist der Mörder entwischt. Ja, ja. Indem er sich in Luft aufgelöst hat? Wieso in Luft? Ach so, er ist eben weg. Doch wohl die Treppe hinunter. Über die kamen aber die 2 mit dem Hausmeister herauf. Sie müssten einander doch eigentlich begegnet sein. Ach so. Ja, ja, das ist allerdings wahr. Finden Sie diese Denksportaufgabe wirklich so schwer, mein Herr? Sie sagten, dass dieser Maler im 1. Stock Arbeit hatte? Mhm. Zur Tatzeit war er allerdings rasch zum Essen gegangen. Aha, die Wohnung stand also verlassen. Und war die Tür etwa offen geblieben? Sie kommen schon dahinter. Sie glauben, dass der Mörder sich hinter diese Tür versteckt hat, um die 3 Leute an sich vorbei nach oben zu lassen. Und dabei hat er den Ohrring verloren. Ja, genau das glaube ich. Und das klingt plausibel. Sie können sich darauf verlassen, dass es so war. Rauchen Sie? Ja, danke. Ich kann Ihnen übrigens mitteilen, dass Ihre Angelegenheit sich bereits von selber erledigt hat. Der Kommissar hat keinerlei Verdacht mehr gegen Sie. Aber das ist ja großartig. Sie haben sicher schon sehr große Mühe in meiner Sache gemacht. Noch nicht der Rede wert. Der Fall hat mich eben interessiert, das ist alles. Übrigens schon seit langem. Seit mindestens 3 Wochen. Was? Es ist... Ja, erlaube mal, der Fall existiert doch überhaupt erst seit 3 Tagen. Das glaube ich weniger. Übrigens sollten Sie die Ansprüche auf Ihre Uhr schriftlich beim Amt geltend machen. Ich meine, wenn Sie sie zurückhaben wollen. Ich habe Sie verblüfft. Ich weiß sogar, wann Sie bei dieser Wucherin waren. Mit der Uhr. Genau 1 Tag vor Ihrer Ermordung. Nun ja, warum nicht? Sie wird Buch geführt haben. Nein, nicht über die Zeit. Sie betätigen sich übrigens auch literarisch, ja? Nur ein wenig. Ich liebe die Literatur. Gewiss, es wird auch viel Unsinn gedruckt, aber zuweilen stößt man doch auf Dinge, die... Zum Beispiel, neulich kommt mir da so ein Zeitungsartikel unter die Nase. Der Name des Verfassers stand leider nicht ausgedruckt. R.R. oder so. Was soll das? Du kennst den Namen doch. Ja, tatsächlich? Nee. Da muss ich ihn vergessen haben. Na, egal. Ein sehr bedeutender Aufsatz, ich versichere Sie. Der Autor untersuchte unter anderem die Frage, weshalb der Verbrecher fast immer irgendwelche Fehler macht. Er verliert die Beherrschung, den klaren Verstand. Es war sogar von einer Krankheit die Rede. Apropos, da fällt mir ein, Sie waren krank, hörte ich. Ich hoffe, nichts Ernstliches. Ich bin völlig gesund. Das freut mich. Ja, diese Krankheit des Verbrechers entwickelt sich ganz allmählich, hieß es dort, und erreicht kurz nach der Tat ihren Höhepunkt, kann sich dabei aber steigern bis zum körperlichen... Aber ja, es hieß dort sogar buchstäblich so, bis zum körperlichen Zusammenbruch nach der Tat. Sehr merkwürdig, nicht wahr? Sehr gut beobachtet. Was soll das jetzt? Willst du ihn hochnehmen, oder was? Warum, wieso? Du weißt verdammt gut, dass das sein Artikel ist. Sein? Ja. Raskolnikow? Ach ja, das sind ja Sie. Aber das ist ja wunderbar, wissen Sie. Sie sind nämlich sehr begabt. Ihr Aufsatz ist sehr bedeutend. Und vor allem ein gewisser Gedanke. Die Stelle über die großen Menschen. Ja. Das hat mich sehr beschäftigt. Ihr Gedanke ist sehr eigenartig. Darf ich kurz referieren? Sie sind zu gütig, Exzellenz. Sie teilen die Menschen in gewöhnliche und ungewöhnliche. Die gewöhnlichen müssen arbeiten und leben unter dem Gesetz, weil sie Material sind, nichts weiter. Auf der anderen Seite die wahren Menschen. Das sind sehr wenige, welche die Welt voranbringen. Und ihnen ist alles erlaubt. Buchstäblich alles. Ich habe das keineswegs so ausgedrückt. Nicht? Es hieß doch aber, dass die herkömmliche Moral für Sie nicht gilt. Ja, dass Sie geradezu verpflichtet sind, gegen sie zu verstoßen. Etwa Blut zu vergießen. Und zwar ohne Reue. Das ist das Kriterium. Nur indem er Blut vergießt, ohne zu bereuen, beweist sich der Ungewöhnliche, dass die Moral der Gewöhnlichen nicht die seinige ist und dass er eben unter die Ungewöhnlichen rechnet. Aber das fantasierst du doch. Ich habe es so aufgefasst. Ja. Und ich glaube, Sie haben das sehr gut erkannt. Rätselhaft gut. Ja, was für ein Blödsinn. Wie kannst du sagen, dass er dich verstanden hat? Das hieß doch nur, dass ein großer Mensch das Recht hat, über gewisse Hindernisse hinwegzuschreiten, selbst mit Brutalität, wenn es zum Wohl der ganzen Menschheit nötig ist. Aber er hat damit ja, doch... Ja, ist schon gut, mein Lieber. Und vielleicht ist das alles ja wirklich nicht das Wichtigste. Was ist nicht das Wichtigste? Das von den großen Menschen und Napoleon. Woher wollen Sie das wissen? Und was ist dann das Wichtigste? Glauben Sie an Gott, Raskolnikow? Warum fragen Sie das? Aus purer Neugierde. Nein, sagen Sie die Wahrheit. Ich möchte unbedingt wissen, weshalb Sie gerade jetzt diese Frage stellen. Ich sagte es doch schon. Also, glauben Sie an Gott? Oh ja, warum nicht? Auch an die Auferstehung des Lazarus? Auch. Buchstäblich? Buchstäblich. Und was sagen Sie nun? Nichts. Ist schon gut. Ich habe völlig verstanden. Glauben Sie? Ja. Sie sind ein sehr gefährlicher Mensch. Jetzt reicht es mir, aber... Misch du dich nicht ein. Sie selber würden sich nicht entschließen, ich meine, wenn es sein müsste, über ein Hindernis hinwegzuschreiten, oder doch? Sie wollen schon gehen, aber warum denn? Ich interessiere mich doch für all das nur in rein literarischer Hinsicht und... Ach so, es schien Ihnen, als hätte ich die Möglichkeit andeuten wollen, dass am Ende auch unsere gute Aljena Iwanowna von einem künftigen Napoleon erschlagen worden ist. Aber ich bitte Sie, das wäre doch abgeschmackt. Allerdings, das ist sehr abgeschmackt. Weiß Gott, du bist wirklich... Ich bitte um Entschuldigung. Ich hätte wissen müssen, dass Sie sensibel sind und überdies nicht ganz gesund. Völlig, ich bin völlig gesund. Aber was denn? Dimitri hat es mir doch erzählt. Sie hatten den reinsten körperlichen Zusammenbruch. Mein Bester. Nein, ich hätte darauf Rücksicht nehmen müssen. Ich habe Sie geärgert, was? Glauben Sie mir, ich wollte das wirklich nicht. Es ist mir sehr peinlich. Und wegen Ihrer Uhr sprechen Sie am besten dem Kommissariat vor. Sagen wir, morgen früh um 11? Sie wollen mich verhören lassen. Aber was fällt Ihnen ein? Es ist doch nur, weil Sie die alte Frau kannten und vielleicht irgendeinen Hinweis geben kann. Ach, richtig, ja, das wollte ich, weil Sie gerade hier sind. Als Sie zu ihr hinaufgingen, haben Sie da vielleicht im ersten Stock bemerkt, dass Malerarbeiten im Gange waren? Maler? Nein, ich habe im ersten Stock... Da war gerade ein Umzug, man trug eben ein Sofa heraus. Na ja, zum Kuckuck, der Maler arbeitete doch am Mordtag und Rodion war einen Tag vorher dort. Aber natürlich, ja. Entschuldigen Sie, ich habe das verwechselt. Ich empfehle mich, Exzellenz. Exzellenz? Gerasimo, Sie erinnern sich noch genau der Stelle, wo er Ihnen neulich nachts abhanden gekommen ist? Genau, Exzellenz. Und wo, sagte er zum Kommissar, würde er die Sachen verbergen? Unter einem Prellstein, Exzellenz. Gut. Gehen wir. Wovor hast du Angst, Rodja? Ich habe nicht Angst. Aber ich bin heute vielleicht zum letzten Mal bei dir, Sonja. Verreist du? Ja, vielleicht. Es hängt alles von den nächsten Tagen ab. Mein Gott. Was ist denn? Nichts. Entschuldige. Furchtbarer Unsinn. Nur... wegen dieser alten Frau und weil du noch nicht gesagt hast, dass du weißt, wer sie ermordet hat. Ja, vielleicht weiß ich es wirklich. Aber ich werde es dir nicht sagen, hörst du? Ich werde es nicht sagen. Hör auf, mich so anzusehen. Hör auf damit. Du weißt ja, dass ich es nicht aushalte, nicht davon zu reden. Ich habe hier nur dich, Sonja. Niemand wird mich verstehen. Vielleicht verstehe ich mich selber nicht. Also, du hast es begriffen. Ja. Ich habe sie ermordet. Ich. Mein Gott. Rodja. Rühr mich nicht an. Verzeih. Aber dir kann man ja weiß Gott was gestehen. Empfindlich bist du ja gerade nicht. Warum hast du das getan? Warum? Um zu rauben, versteht sich. Wozu denn sonst? Nein. Das war unmöglich, der Grund. Aber doch nur das. Und ich vermute, wirst du jetzt sagen, dass ich mich stellen soll, sühnen, das Kreuz auf mich nehmen, was? Ja. Etwas anderes gibt es doch. Oh ja, da irrst du dich aber sehr. Vielleicht gibt es doch noch einiges. Obwohl sie mich ja wirklich schon jagen, diese Exzellenz. Er lässt mich durchaus bei der Meinung, dass ich noch frei bin, dass ich entkommen kann. Und dabei lässt er mich bei jedem Satz merken, eine Fliege unter dem Glassturz kann wohl hin und her, aber weg. Mein Gott, ja, die Fliege. Es war eine Fliege dort in ihrem Zimmer. Das ist ein seltsamer Gedanke. Die hat alles gesehen. Du brauchst nicht erschrecken, ich bin nicht verrückt. Was grübelst du? Was war das mit diesem Aufsatz, von dem du neulich gesprochen hast? Ach, was Blödsinn. Napoleon, Austerlitz und eine boshafte, magere Beamtenwitwe. Nein. Er hätte doch recht, es ist alles abgeschmackt. Und ich hätte das wissen müssen, dass diese Alte ein Irrtum ist. Oh, ich hab sie gehasst. Aber hernach, als ich ihr Haar sah, so dünn und grau und mit Blut beschmiert. Herrgott, dieses schäbige Mitleid. Wie konnte ich es wagen, hinzugehen Und nur eine Sekunde länger noch, wenn sie mich angesehen hätte, ohne zu schreien. Ich glaube, ich wäre davon gehabt. Ach, was denn? Mordet ihr doch mal. Tragt ein halbes Jahr diesen Gedanken herum. Als sie klopften, gegen die Tür traten, ich war so wehrlos. Immer das Gefühl in der Kehle, jetzt muss ich schreien, geht weg, ich bin doch hier, geht weg, so geht doch weg. Dann gingen sie weg, ich lief die Treppe hinunter. Und da kamen sie schon zurück. Glücklicherweise stand die Wohnung offen. Und er weiß es ja, dieser Schuft. Er sagt mir sehr ins Gesicht, dass ich dort gestanden habe, dieser Schuft. Ich kann einfach nicht mehr, Sonja. Ein Mensch hat doch Nerven. Er hält das alles doch nicht aus. Du darfst nicht verzweifeln, Rodja. Man kann doch nicht leben, wenn man verzweifelt ist. Vielleicht ist es auch gar nicht nötig zu leben. Was für ein Leben ist das denn, das du mir da vorschlägst? 20, 30 Jahre in den Bergwerken, in irgendeinem Totenhaus, bei lebendigem Leib vergraben? Ich glaube nicht, dass es so ist. Hättest du Lust mitzugehen, da du so klug bist? Warum nicht? Wenn du es willst, werde ich mit dir gehen. Hör sich das einmal an. Aber ich werde nicht dorthin. Ich will frei sein. Und bist du es jetzt? Und warst du es vorher, als du dir das alles ausgedacht hast? Nein, Rodja. Erst dort wirst du frei werden. Gott wird dich retten. Gott? Es gibt ihn doch nicht. Und es darf ihn doch auch gar nicht geben. Was soll das, Rodja? Ja, er auch, diese Exzellenz. Als ob er alles erraten hätte. Es war ein Zufall. Er kann es nicht erraten haben. Schau mich nicht so an. Ich habe doch nur deshalb getötet. Weshalb? Nein. Ich kann nicht. Lass mich in Frieden. Rodja, warum? Ich habe es noch keinem Menschen gesagt. Noch nie mit irgendeinem einzigen Wort zu irgendeinem Menschen. Gott, immer nur Gott. Ich weiß doch selbst, dass Gott unentbehrlich ist und dass er deshalb sein muss. Und gut so. Aber ich weiß doch auch, dass es ihn nicht gibt, nicht geben kann. Begreifst du denn nicht, dass ein Mensch mit zwei solchen Gedanken nicht leben kann? Oh doch, ich verstehe das gut. Ach, du verstehst. Nichts verstehst du. Nie hat der Mensch etwas anderes getan, als sich Gott auszudenken, nur um leben zu können. Immer nur das. Das ist die ganze Weltgeschichte. Aber ich will nicht. Begreifst du denn nicht? Ich allein habe mir zum ersten Mal Gott nicht ausdenken wollen. Und deshalb bin ich selber Gott. Wie kannst du... Sonja, gibt es denn niemanden, der das begreift? Wenn es ihn gibt, so ist aller Wille sein. Und kein Sperling kann aus seinem Willen... Ja, aber es, ja. Aber wenn es ihn nicht gibt, so ist aller Wille mein. Verstehst du das wirklich nicht? Dass in dem Augenblick, wo die Menschen aufhören, Gott zu erfinden, der Mensch selber Gott ist, verpflichtet, ganz allein auf seinem eigenen Willen zu stehen. Über ein Jahr lang habe ich das Attribut meiner Gottheit gesucht. Und schließlich gefunden. Diese Alte, das war ein Zufall. Es war doch ganz gleich. Wen, Sonja? Ich hätte doch auf jeden Fall irgendwen getötet. Ich habe es doch nur darum getan, um souverän zu sein, nicht unterwürfig. Nicht unterwürfig den Geboten, allem, um Eigenwillen zu beweisen, meinen eigenen Willen im wichtigsten Punkt, Sonja. In der Herrschaft über Leben und Tod. Rodja. Du musst dich nicht ärgern. Woher wusstest du, dass ich mich ärgere? Ja, ich ärgere mich, du hast recht. Und gerade deshalb, weil ich mich dir eben eröffnet habe. Um das erraten zu können, muss man reichlich zynisch sein. Du glaubst. Was, glaube ich? Dass es ihn gibt. Ach, du bist ja verrückt. Nein, du weißt es noch nicht. Und du hast Angst davor. Aber du hast schon damit angefangen. Darf ich die Schrift aufschlagen? An irgendeiner Stelle. Wozu? Ach, ein Orakel. Ja, vielleicht ist es noch die Geschichte vom Lazarus, was? Wie kommst du darauf? Ach, Blödsinn. Die Exzellenz fragte mich vorhin danach. Es ist die Stelle vom Lazarus. Sie sagten, dass ich um 11 zum Verhör kommen soll, hier bin ich. Aber ich muss darauf bestehen, dass Sie mich ohne Ihre Tricks befragen. Streng nach der gesetzlichen Form. Ach Gott, wissen Sie, bitte nehmen Sie doch Platz. Was die gesetzliche Form betrifft, so ist sie im Grunde nur eine Konvention für Dummköpfe. Wenn ich zum Beispiel gegen jemanden Verdacht habe, nicht wahr, so verlangt die Vorschrift, dass man sofort verhaftet. Aber ich finde das durchaus nicht klug. Ich würde das sogar auf gar keinen Fall tun. Vielleicht, weil Sie nicht können. Ist es nicht möglich, dass es in manchen Fällen einfach keine Beweise gibt? Ja, aber doch gerade deshalb. Übrigens gibt es immer Beweise. Nur sehen Sie, ist es mein Steckenpferd, dass ich eine Untersuchung immer sozusagen mathematisch exakt führe. Dass ich Beweise wünsche, die so zwingend sind wie zum Beispiel, dass 2 mal 2 = 4 ist. Können Sie folgen? Nein. Denn ich begreife nicht, was Sie mit all dem beabsichtigen. Sie belehren, mein Guter. Sie sind doch Student. Und das alles umsonst. Nun begreifen Sie doch. Der Verdächtige kann ja doch gar keine Dummheiten mehr machen, wenn er sitzt. Nein, nein, man soll ihn ruhig herumlaufen lassen. Und er soll immer fühlen, dass ich alles weiß. Ach, das ist es. Sie rechnen mit seinen Nerven. Natürlich kommt es ganz auf den jeweiligen Charakter an. Voraussetzung ist, dass er, von mir aus, einen reizbaren Charakter hat. Sie zum Beispiel sind sehr reizbar. Ich muss Sie enttäuschen. Nein, nein, nein, sehr. Und sagen Sie selbst, er wird konfus werden. Nicht mehr aus- und einwissen. Und eines Tages wird er irgendetwas tun, was dem 2 mal 2 verteufelt ähnlich sieht. Er wird mir ja direkt in den Mund fliegen, mein Lieber. Sie haben keine Angst, dass er entflieht? Nein, nicht die geringste. Und bei alledem, was heißt schließlich intelligent? Ich bitte Sie, Sie sagten eben, dass dieser Mörder intelligent gewesen ist, aber... Ich habe nichts dergleichen gesagt. Aber natürlich, natürlich, er war ja auch intelligent. Nur im Augenblick der Tat hat er eben doch die Fassung verloren. Er verstand nicht einmal zu rauben, verstand nur gerade zu morden. Das Geld, 17.000 Rubel in bar, wussten Sie das? Es steckte im Kopfkissen. Bündelweise zwischen den Federn. Und er hatte das Kissen doch in der Hand. 17.000 Rubel. Und hat es achtlos zu Boden geworfen. Nein, nein, er war gar nicht intelligent, mein Guter. Was haben Sie denn? Ach, ist das alles ekelhaft. Gar so furchtbar brauchen Sie ihn wegen des Geldes nicht zu bemitleiden. Er hat den Mord ja gar nicht deshalb begangen. Na. Ein bisschen schon auch deshalb, wie? Aber in erster Linie war er Philosoph, daran glaube ich unbedingt. Und eben das ist es ja, was er nicht erträgt. Was? Wenn er gemordet hätte, weil er Hunger hatte, er würde jetzt geradezu glücklich sein, glauben Sie mir. Aber so hat er doch irgendetwas ganz Großes, die Welt umstürzendes getan. Etwas, was die nächste Generation schon physisch verändern sollte und ihn selber... zu einer Art Gott machen, nicht wahr? Und was geschah? In Wahrheit? Nichts. Nur das Allergewöhnlichste. Der große Mann musste vor einem bornierten Wachtmeister zittern, vor einem stupiden Kommissar Komödie spielen und nachts in den Vorstädten alte Uhren und Ringe vergraben. Sie haben einen ordinären Raubmord begangen, wie 1000 andere auch, mein Lieber. Oh, habe ich gesagt, Sie haben... Entschuldigen Sie, ich wollte natürlich sagen, er hat. Mein Gott, mein Lieber, wie fürchterlich blass Sie sind. Soll ich das Fenster öffnen? Bemühen Sie sich nicht. Wenn Sie glauben, Beweise zu haben, dann nehmen Sie mich fest. Andernfalls gehe ich jetzt. Und die Überraschung? Ich habe nämlich etwas für Sie vorbereitet, dort im Schrank. Was dort liegt, habe ich in der Nähe des Hafens gefunden. In der Morawiowschen Gasse. Ich habe es unter einem Prellstein hervorgeholt. Dann sehen Sie nur nach. Sie reizen mich ja nur. Sie provozieren mich, damit ich mich verraten soll. Aber mehr kann man sich ja gar nicht verraten, als Sie es tun. Gut. Lassen Sie sehen. Nun, Raskolnikow? Hallo schon, komm rein! Was ist das? Was soll das? Ich habe jede Störung verboten! Meine Gehorsams, der inhaftierte Maler Nikolai... Scheren Sie sich raus! Exzellenz. Er hat gestanden, Exzellenz! Was gestanden? Na, los schon! Ich gestehe. Ich bin schuldig. Ich bin der Mörder. Ich bin der Mörder. Das ist der... Was für ein Mörder? Alena Ivanovna. Ich habe die Pfandleiherin. Ich gestehe. Das haben Sie nicht erwartet. Exzellenz. Nein. Aber auch Sie haben das nicht erwartet, Rodion. Sie am allerwenigsten. Es lag aber einer krank. Mit Namen Lazarus von Bethanien. Da sandte man zu ihm und ließ ihm sagen, Herr, sieh, den du lieb hast, der liegt krank. Da Jesus das hörte, sprach er, die Krankheit ist nicht zum Tod. Lasset uns zu ihm gehen. Da sie aber hinkamen, fanden sie, dass er schon den vierten Tag im Grabe lag, und Jesus sprach, hebet den Stein weg. Und es sprach zu ihm Martha, die Schwester des Toten, Herr, er stinkt schon, denn er ist vier Tage gelegen. Jesus aber sprach, habe ich nicht gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, und so du glauben wirst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Da hoben sie den Stein ab, und Jesus sprach mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam heraus, und er war von den Grabtüchern gebunden an Füßen und Händen. Jesus aber sprach zu ihnen, löset ihn auf und lasset ihn gehen. Ich habe mir gedacht, dass Sie kommen würden, Exzellenz. Darf ich Ihnen einen Platz anbieten? Danke. Ich möchte Ihnen ein Angebot machen. Ich werde Sie auf jeden Fall verhaften lassen. Aber wenn Sie sich jetzt freiwillig stellen, so geschieht das in einem Augenblick, in dem ein anderer sich bezichtigt hat. Und ich verspreche Ihnen, dass ich meinen ganzen Einfluss geltend machen werde, um dem Gericht glaubhaft zu machen, Sie hätten sich völlig überraschend gestellt. Man wird Ihnen also eine beträchtliche Strafermäßigung zuerkennen. Oh, besten Dank für die Meinung. Aber es lohnt sich wohl nicht. Sie wollen sich umbringen, ja? Sibirien ist bitter, aber es ist nicht das Ende. Oh, im Gegenteil, ein neuer Anfang. Der Mensch soll das Kreuz auf sich nehmen und so weiter, nicht? Ja. Das Leiden ist vielleicht wirklich etwas Großes. Darin liegt eine tiefe Idee. Verziehen Sie das Gesicht, ich weiß selber, dass ich satt und ein wenig fett bin. dass das in meinem Munde... Aber vielleicht ist es trotzdem wahr. Ich will Ihnen in aller Freundschaft das eine sagen. Was Ihnen fehlt, ist die Fähigkeit, sich einfach dem Leben hinzugeben, ohne viele Hirngespinste. Ich kenne diese einsamen Nächte in Dachkammern und wie gefährlich sie sind. Ein überentwickeltes Gehirn ist so gut eine Krankheit wie ein zurückgebliebenes. Das Ihrige wächst und wächst wie ein Kropf. Hören Sie, ich hätte ganz gerne das eine von Ihnen erfahren. Was bezweckten Sie damit, als Sie mich nach Lazarus fragten? Wonach? Nach Lazarus, gestern in Ihrer Wohnung. Ich hätte... Ja, ob ich an Gott glaube und an die Auferstehung des Lazarus. Ach, ja, ja, richtig. Na, ich habe das vielleicht nur so hingesagt, ohne besondere Absicht. Das kam mir auf die Zunge. Wenn Sie jetzt noch finden, machen und lügen, Exzellenz. Ich lüge nicht. Und woher wussten Sie das von der physischen Veränderung der Welt? Ich habe mir das Original Ihres Aufsatzes verschafft. Es steht dort in einem durchgestrichenen Absatz. Ja, das stimmt. Haben Sie eigentlich nie darüber nachgedacht, warum ich Sie so gequält habe? Ich habe es vielleicht um Ihretwillen getan, wissen Sie? Ich habe nämlich eine aufrichtige Neigung für Sie. Auch wenn Sie es mir gewiss nicht glauben. Ich habe noch nie ein Erlebnis gehabt wie mit Ihnen. Ich habe gewusst, dass Sie töten würden, lange ehe Sie es getan hatten, Rodion. Und als ich Ihren Artikel las, da... Natürlich wusste ich nicht genau, was Sie tun würden, aber als ich von diesem Mord hörte, da wusste ich alles. Im ersten Augenblick und alles. Glauben Sie mir? Ja, vielleicht. Und das Merkwürdige ist, dass ich ungefähr in Ihrem Alter selbst nahe daran war zu töten. Sie? Ja, ich gehörte einer Gruppe an. Wir wollten den Zaren ermorden oder mindestens einen Großfürsten. Es kam dann nicht dazu, aber das ist nicht mein Verdienst. Es ist nur mein Glück gewesen, verstehen Sie? Ja, und vielleicht habe ich Sie gerade deshalb so verfolgt, weil ich mich damit irgendwie selbst verfolgte. Oh, diese Gleichsetzung. Welche Ehre, Exzellenz. Ach, der Stolz ist bei Ihnen schon wirklich krankhaft. Oh, keineswegs. Ich bin nur etwas überrascht über diese delikaten Geständnisse eines Gentilhommes. Übrigens, als Sie mich fragten, ob ich an Gott glaube, hätte ich doch ganz gerne gewusst, glauben Sie wenigstens selber an ihn? Ja. Ernsthaft? Ja. Es steht aber doch geschrieben, Glaube, und ein Glaube wird Berge versetzen. Entschuldigen Sie diesen Unsinn, aber ich bin nur noch neugierig zu erfahren, können Sie Berge versetzen? Ich verstehe Ihren Spott. Nein. Nein. Sie möchten ja doch, dass ich es kann. Sie suchen doch den Menschen, der stärker ist als Sie. Ach, und dieser Mensch sind Sie? Nein, Sie selber, Rodion. Hören Sie, Exzellenz, Sie wollen ein Geständnis von mir. Und ich werde ja so eines in Ihre Hände legen. Hier diese Blätter, ich habe das übrigens schon lange vor der Tat geschrieben. Ich möchte, dass es gedruckt und verbreitet wird in mindestens 500 Exemplaren. Ich hoffe, Sie übernehmen dafür die Kosten. Lesen Sie, ich werde mich hierher setzen und Sie nicht unterbrechen. So lesen Sie doch. Wie Sie wünschen. Sie werden sehen, ich schone mich nicht. Alle Vorbereitungen, alles schildere ich, ganz genau. Ich unterschlage nicht die kleinste gemeine Regung, die ich während allem, natürlich auch die höheren Motive nicht, schließlich um der Ehrlichkeit willen. Bitte? Ach, haben Sie glücklich auch diese Stelle gefunden. Übrigens habe ich diesen Diebstahl damals haargenau so ausgeführt, wie er da steht. Es ist keinesfalls übertrieben, dass der arme Kerl mir beinahe abgöttisch vertraute und ich sogar mit ihm zusammen nach dem Täter suchte. Es war eine Etüde, verstehen Sie? In der bewussten Verletzung der Moralgesetze. Das Geld warf ich danach übrigens in den Opferstock einer Kirche. Das war natürlich unbedingte Bosheit. Und sagen Sie ja nicht, dass das Ganze widerlich abgeschmackt war. Schließlich bekenne ich das ja selber mit der größten Schonungslosigkeit. Oh, Sie sind schon fertig? Ja. Es genügt mir, ich bin völlig im Bilde. Übrigens habe ich vergessen zu sagen, dass ich diese Blätter auf jeden Fall veröffentlichen werde. Notfalls handschriftlich. Es wäre so völlig sinnlos, mir davon abzuraten. Und Sie werden es ja ohnehin nicht tun. Dergleichen Bekenntnisse sind ja wohl nach Ihrem frömmelnden Geschmack. Tja, der Gedanke einer solchen Lebensbeichte ist wirklich gewaltig. Weiter kann die Reue und Buße nicht gehen. Nur, dass dies nicht wirklich Reue ist. Dieses ganze Bekenntnis bebt vor Stolz, Rodion. Ich bezichtige mich aller möglichen Schandtaten und Sie reden von Stolz? Eben deshalb. Sie greifen nach jeder Geringfügigkeit in Ihrer Biografie nur, um den Leser über Ihre Empfindungslosigkeit in Erstaunen zu setzen. Eine Empfindungslosigkeit, zu der Sie gar nicht fähig sind. Ihr Bekenntnis ist ja noch nicht einmal ehrlich. Es ist ganz und gar ehrlich. So, und warum versuchen Sie den Eindruck zu erwecken, als sei dies alles schon vor der Tat geschrieben? Es ist vor der Tat. Nein. Man hört das ja schon aus dem Ton heraus. Sie verteidigen sich ja schon. Und Sie hassen ja schon alle im Voraus, welche das lesen werden. Und aus keinem anderen Grund, als weil Sie schon selber nicht mehr an all das glauben, Rodion. An Ihre Tat. Und wenn Sie das tatsächlich veröffentlichen, so nur, weil Sie nachher niemandem mehr gegenübertreten werden und... Ja, vielleicht veröffentlichen Sie überhaupt nur deshalb, um sich selbst zu zwingen, aus dem Leben zu gehen. Hören Sie, ich liebe keine Spione und Psychologen. Wenigstens keine, die in mein Inneres kriechen. Glauben Sie etwa, ich fürchte Sie? Nicht mich. Aber die Wahrheit, Rodion. Oder weshalb sonst wollen Sie sterben? Doch nur, weil Ihr Stolz Ihnen verbietet, die Wahrheit anzunehmen. Und weil man sich unmöglich ein Leben lang selber belügen kann. Wohl aber, wie Sie hoffen, einen kleinen winzigen Augenblick lang. Eine Sterbeminute lang. In der Sie sich das Gefühl vorgaukeln werden, recht gehabt und triumphiert zu haben. Das also ist das großartige Ende Ihres Stolzes. Dass Sie nicht zu stolz dazu sind, um einer Lüge willen aus der Welt zu gehen. Ja, schon gut. Ja, schon gut. Ich verstehe vollkommen, Exzellenz. Ihnen ist ein Skandal sehr unerwünscht und Sie möchten, dass alles ohne Aufhebens erledigt wird. Ein gewöhnlicher Kriminalfall ist Ihnen selbstverständlich wesentlich angenehmer. Ich dachte mir das übrigens von Anfang an. Wie klein Sie manchmal sind. Ja, vielleicht. Übrigens ärgern Sie sich nicht zu früh über mich. Ich möchte Ihrer Karriere nicht im Weg stehen. Sie haben sich so furchtbare Mühe gegeben und ich will Ihnen den armseligen Spaß nicht verderben. Verhaften Sie mich, ich will ein Geständnis zu Protokoll geben. Zufrieden, Exzellenz? Ja, ich bin zufrieden. Wie bescheiden die Menschen werden, wenn sie am Ziel sind. Wie? Von Theologie ist ja jetzt wohl nicht mehr die Rede. Hören Sie, Rodion, mir war ein leidenschaftlicher Atheismus immer lieber als jene liberale Gleichgültigkeit. Ein Atheist steht auf der vorletzten Stufe zum vollkommenen Glauben, ob er ihn erreicht oder nicht. Oh, und Sie machen sich Hoffnung, dass ich ihn erreichen werde? Sie? Unbedingt. Nicht heute, nicht morgen, aber Sie werden ja auch nicht über Zeitmangel zu klagen haben dort. Aber ein Mensch wie Sie kann nicht auf halbem Wege stehen bleiben. Lassen Sie Ihre Selbstbehauptung fallen und alles ist gut. Hören Sie, Gott schafft alles aus nichts. Und alles, was Gott brauchen will, macht er zuerst zu nichts. Wollen Sie es darauf ankommen lassen? Nun gut. Warum nicht? Ich, Rodion Raskolnikow, 26 Jahre, Student, gebe zu Protokoll. Ich habe gemordet. Aus Hybris. Am 21. abends. Eine Pfandleiherin. Ich hielt sie für eine Laus. Man gab mir zu verstehen, dass sie ein Mensch war. Ich bitte zu Protokoll zu nehmen. Ich bereue nicht. Ich habe verloren, das ist alles. Und es ist mir alles zerbrochen, was bisher mein Leben war. Was ich bin. Nun gut, man hat mir zu verstehen gegeben, dass Gott das, was er brauchen will, zu nichts macht. Ich bin nicht Romantiker genug, das zu glauben. Doch bin ich Realist genug, um zu wissen, dass kein Bekehrter je sich vorstellen konnte, ein Bekehrter zu sein, ehe er es war. Gut also, tabula rasa. Margot anfangen zu schreiben, wenn er Lust hat. Allerdings fängt er mit einer neuen Geschichte an. Und vermutlich eine ziemlich lange. Die jetzige ist zu Ende. Wir brachten Raskolnikow nach Fjodor Dostojewski in der Funkfassung von Leopold Alsen. Unter der Regie von Hermann Wenninger sprachen Raskolnikow, Oskar Werner, Porphyry, Heinz Klevenow, Sonja, Cordula Tranto, Dimitri, Karl-Michael Vogler, Kommissar, Fritz Rasp, Ilja und Wachtmeister, Karl Hanft, Leutnant, Ulrich Beiger und andere. Eine Gemeinschaftsproduktion des Bayerischen mit dem Hessischen Rundfunk und dem Südwestfunk aus dem Jahr 1962.